Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Folgende Situation: Es gibt eine Fernsehtalkshow und da wird die Frage gestellt, nach der Wende gab es doch viele Probleme. Leute verloren ihre Arbeit, manche haben sich sogar umgebracht. Darauf Heiner Müller: Ja, aber es gab auch negative Entwicklungen. Das ist eine Anekdote in einem Anekdotenbändchen zu Heiner Müller. Am kommenden Mittwoch wäre der Dramatiker, Dichter, Denker und Regisseur 90 Jahre alt geworden, wenn er nicht 1995 vor fast 24 Jahren gestorben wäre. Diese Anekdoten versammelt hat der Theaterkritiker Thomas Immer, der ist jetzt bei mir. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Es gibt im Vorwort zu Ihrem Buch ein Zitat, das Nietzsche zugeschrieben wird. Aus drei Anekdoten ist es möglich, das Bild eines Menschen zu geben. Heute, würde ich jetzt mal sagen, kann man aus einem Facebook-Profil eines Menschen wahrscheinlich mehr erfahren, als die besten Freunde wissen. Also ist das wirklich so? Kann man aus drei Anekdoten oder vielleicht auch ein paar mehr das Leben eines Menschen skizzieren? Na, im Fall von Müller ist es ja so, dass der doch eine recht bekannte Figur ist. Und da würde ich dann mal sagen, dass diese Anekdoten so etwas wie eine Ergänzung zu der bekannten Biografie sind. Ursprünglich ist ja die Anekdote wortwörtlich das Herausgenommene, weil in der Spätantike gab es ja so die ersten Kaiserbiografien und dann gab es so ein bisschen Klatsch und Tratsch und das war das Herausgenommene und das ist eigentlich wortwörtlich, was die Anekdote ist in der literarischen Überlieferung. Man kann ja vielleicht auch sagen, dass das Merkmal eines großen, bedeutenden Lebens jenes ist, dass man einen großen Anekdotenschatz hinterlässt, oder? Absolut. Also das ist bei Müller schon zu Lebzeiten gewesen, dass die Leute Geschichten erzählt haben über ihn, häufig auch über seine Schlagfertigkeit oder über seine verblüffende Urteilskraft in vielen Situationen. Und er war also schon zu Lebzeiten ein Quell von Anekdoten. Das wollte ich eben fragen, wie Sie vorgegangen sind. Haben Sie einfach mal geguckt, wer war alles mit ihm befreundet und haben dann alle kontaktiert und gesagt, erzähl mal die lustigsten oder interessantesten Anekdoten? Alle nicht. Also es gab auch Leute, die gesagt haben, das behalte ich für mich. Oder die gesagt haben, prima Idee und dann kam aber nichts. Und bei den ausländischen Leuten war das in der Regel, waren das seine Verleger und Übersetzer, die ich dann eben selber auch kannte und wusste, in den Ländern sind auch Sachen passiert, die von Interesse sein können. Und speziell dieser amerikanische Teil, den ich da zusammengesammelt habe, enthält ja auch ein paar Sachen, die praktisch so den internationalen Müller mit beleuchten, der hier vielleicht gar nicht so bekannt ist. Ihr Buch beginnt mit einem Zitat von Volker Braun. Da heißt es, mit Müller essen bzw. trinken. Müller unaufhörlich Anekdoten, redend Legenden. Seine letzte Kunstart. War das so? Mochte Heiner Müller selbst auch Anekdoten? Also Witze hat er gerne erzählt, das weiß man, aber Anekdoten auch? Er hat sich sehr viel in dieser Kurzform, sagen wir, der unpersönlichen Erzählung geäußert. Also das waren natürlich Witze und die Witze sind ja den Anekdoten irgendwo verwandt, außer dass die Anekdote natürlich auf eine bestimmte Person gemünzt ist. Und sehr viele Zitate, die er wie so einen riesen Werkzeugkasten immer bei sich hatte und die er zu unterschiedlichsten Gelegenheiten so herausholen konnte und die meistens auch etwas treffend Witziges dann hatten. Also man hatte dann eigentlich so den Eindruck, er erzählt jetzt nicht unbedingt was von sich selbst oder was er gerade denkt, aber es kommt immer so ein bisschen um die Ecke und das konnte vielleicht sogar noch treffender sein, als wenn er gesagt hätte, ja, ich finde das jetzt aber so und so. Und es hatte natürlich auch eine Kommunikation, die den Zuhörer, den Dabeiseienden herausfordert, weil man musste sich ja sofort einen Reim drauf machen, warum zitiert er jetzt das, warum erzählt er jetzt diese Geschichte. Und deswegen habe ich das auch aus dem Motto genommen, weil also Braun das sehr treffend beobachtet hat. Was Braun da auch noch meint, ist natürlich, dass gegen Lebensende, und Müller hatte ja in den letzten 7, 8 Jahren seines Lebens doch auch große Probleme, nochmal ein neues Stück zu schreiben. Und er hat das selber auch immer wieder thematisiert. Er hat wunderbare Gedichte geschrieben im Spätwerk. Aber vielen kam er auch so vor, das ist der, der mit einem Whiskyglas in der Talkshow sitzt und eigentlich nur Sachen erzählt, ja, also die ihm gerade so durch den Kopf gehen. Das war für mich jetzt eigentlich auch die Anregung für das Buch, da Müller selber das Anekdotenerzählen als eine Form von gesellschaftlichem Verkehr benutzt hat, war es irgendwie mal angebracht, ein solches Konvolut mal zusammenzustellen. Das sagt Thomas Irmer, Theaterkritiker, zum 90. Geburtstag von Heiner Müller. Er hatte ein Büchlein rausgebracht mit Anekdoten rund um und von Heiner Müller. Sind Sie Ihnen denn selber begegnet und stammen einige der genannten Anekdoten in dem Buch auch von diesen Begegnungen oder von Gesprächen mit ihm? Ich bin ihm begegnet und ich kannte eben vielen Anekdoten auch, die in dem Buch vorkommen, aus seinem Umkreis. Ein paar Sachen haben eben auch so Leute wie Gottschew erzählt und oder eben dieser Dimitar Gottschew, der Regisseur. Dimitar Gottschew, der Regisseur, der mit Müller auch sehr eng verbunden waren. Muss vielleicht auch sagen, man sagt immer so, das war Dimitar Gottschews Hausheiliger, der Heiner Müller. Genau, Gottschews Hausheiliger war Heiner Müller lebenslang und gleichzeitig war Gottschew dann am Ende so etwas wie der Präzeptor Heiner Müllers im deutschen Theater, denn kein anderer hat mehr Stücke von Müller inszeniert als Gottschew selbst. Gottschew war dann eben in dem Sinne auch ein Botschafter der Müller-Anekdote. Es gibt auch das Zitat von Dimitar Gottschew, wo er sagt, heute würde Heiner Müller schweigen oder Witze erzählen. Das zieht Warum? Ja in die Richtung. Da sieht Gottschew vielleicht so einen gewissen Pessimismus, dass er zur heutigen Zeit vor Ekel gar nichts mehr zu sagen hätte. Das glaube ich persönlich nicht. Er wäre weiterhin ein guter Witzeerzähler und Kommentator der Welt durch diese Geschichten, wie er es eben schon früher auch gemacht hat. Also da bin ich jetzt nicht so von überzeugt, dass man Müller heute verstummen sehen würde. Einiges hat sich sicherlich verschärft von dem, was er schon früher vorausgesehen hat. Ja, und vielleicht kommt manchmal auch das Erschrecken, dass man dann so etwas eintreffen sieht. Klar. Also es gibt auch diese eine Anekdote, da wünscht sich Heiner Müller, dass Macbeth auf dem Dach des World Trade Centers inszeniert werden soll. Mit Hubschraubern und seinen darüber verwunderten Verlegern in Amerika sagte er, dass dieses Gebäude sowieso einmal ein Friedhof sein werde. Das klingt natürlich aus heutiger Zeit sehr prophetisch. Welches ist denn Ihre Lieblingsanekdote, Herr Irmer? Ja, da wir gerade in diesem amerikanischen Kontext sind und ich ja auch mich persönlich sehr viel mit Müller in Amerika beschäftigt habe, folgendes. Ein Broadway-Agent rief Heiner Müllers amerikanischen Verleger Gautam Dasgupta an, der sofort so irritiert wie elektrisiert war. Es gäbe da ein Stück Who Comes Over von diesem Heiner Müller. Vielleicht könne man das groß rausbringen. Dasgupta hielt das zunächst für eine Verwechslung mit Arthur Müller. Der Agent bestand auf seinem Anliegen mit Who Comes Over nicht von Müller. Es stellte sich heraus, er meinte verkommenes Ufer. Aus der Sache wurde natürlich nichts. Also hier geht es natürlich auch noch so zwischen den Sprachen, ja, und es ist natürlich auch sozusagen verschiedene Theatersysteme, ja, also das, wo Müller in Deutschland war oder in Europa und da ruft so ein Broadway-Agent an, also dieses sozusagen Unverhältnismäßige, das spielt in manchen Geschichten eben eine gute Rolle. Auch eine Anekdote aus Ihrem Buch ist der Satz von Heiner Müller, ich sage alles, nur nicht, was ich denke. Muss man also seine Anekdoten, die er gerne erzählt hat, auch als eine Form von Dichtung, die nicht immer der Wahrheit entspricht, verstehen? Das kann man so sehen. Die Anekdote hat ja durchaus hybrides Verhältnis zur Wahrheit. Also sie muss nicht faktisch sein. Sie wird ja dann auch ausgeschmückt durch die mündliche Überlieferung. Und das Interessante jetzt bei dem Zitat, was Sie gebracht haben, ist natürlich, dass man manche Äußerungen von Müller sogar noch unterhalb der Anekdote weiter reduzieren kann auf einen einzigen Satz. Ja, also da ist ja jetzt nichts drumherum, keine Situation. Man weiß, der Satz stammt jetzt von ihm. Ich sage alles nur nicht, was ich denke. Das ist so verblüffend, so paradox. Und das Paradoxe ist eben eigentlich das, was häufig die Energie in diesen Äußerungen ist. Was er wirklich gerne erzählt hat, das ist so ein anderer Bereich von Witz und Anekdote, ist natürlich dieses ganze Schicksal des Kommunismus im 20. Jahrhundert in seiner Überhöhung und gleichzeitig auch Karikierung. Da gibt es zum Beispiel den Witz, Marx steckt in der Scheiße und möchte in den Himmel. Petrus sagt zu ihm, weiß ich nicht, ob das gut ist. Sie gehen los. Lenin steht bis zur Stirn in der Scheiße. Stalin, der steht nur knapp mit den Füßen über der Scheiße. Marx sagt, wieso? Du hast doch einiges am Hacken. Warum steckst du nicht tiefer drin? Da antwortete Stalin, ich stehe auf den Schultern des Genossen Trotzki. Ja, also hier ist natürlich nochmal so ein anderes Moment. Der Witz hat also sozusagen Momente von einer Parabel, von einer Geschichtsparabel. Da erkennen wir ja auch Müller, das war das, was ihn ja interessiert hat. Also wie kann man große widersprüchliche Vorgänge praktisch in Sprache bannen, in Bilder bannen. Und das ging eben auch in dieser Kurzform von Anekdote und Witz. Und wahrscheinlich hat das deswegen so gut kultivieren können. Herr Irmer, Sie haben gerade eine Radiosendung auch nochmal gemacht über Heiner Müller und dessen Bedeutung heute. Dazu noch eine Frage. Es gab so eine Hochphase zu Heiner Müller in den 80er, 90ern. Sie haben jetzt gerade auch vorhin schon gesagt, die mit der Gottschiff hat dann die meisten Stücke aufgeführt. Dann hieß es lange, ach, Heiner Müller, das braucht man nicht mehr, das funktioniert nicht mehr. Wie würden Sie das einschätzen? Gibt es ein paar Stücke und welche, die, wo wir sagen würden, heute durchaus immer noch relevant sind? Ja, es gibt durchaus so, was man Evergreens nennen könnte. Ja, ich will mal kurz in Zahlen sagen, also so ab Mitte der 80er Jahre war so in Ost und West im Theater Heiner Müller wirklich sehr präsent. Das waren damals 300 Inszenierungen pro Spielzeit im gesamten deutschsprachigen Raum. 1989 der absolute Höhepunkt, kein Zufall, dass das also sozusagen auch dieses historische Jahr ist. 500 Inszenierungen, das ist also eigentlich wie ein permanentes Müller-Festival im ganzen deutschsprachigen Theater gewesen. Heute sind es etwa 30. Und das entspricht aber genau dem Status eines modernen Klassikers. Was die Texte betrifft, da gibt es auffällig die Beschäftigung mit dem Stück Der Auftrag. Das ist eigentlich so das Stück, was unser Thema Postkolonialismus nochmal neu erzählen kann, neu verorten kann, auch wenn das Stück selbst 40 Jahre alt ist jetzt. Es gibt natürlich die unsterbliche Hamlet-Maschine, die immer wieder neue Kontexte finden kann. Und dann gibt es eben halt so eine bestimmte Art von Texten, die wurden mal als Traumtexte klassifiziert oder es sind Monologe, die sich in ihrer Bedeutung ständig wieder wandeln. Da ist auch Herakles 2 oder der Mann im Fahrstuhl, die Bildbeschreibung. Das sind offene Textsysteme, die sich immer wieder einen neuen Kontext schaffen können und wo auch jüngere Künstler plötzlich was drin entdecken. Mensch, das ist ja eigentlich wie für heute. Da ist also der Evergreen nicht das, was man gerne von früher erinnert, sondern das, was man heute mit den Texten machen kann. Vielen Dank, Thomas Irmer, Theaterkritiker und Autor des Bändchens Heiner Müller, Anekdoten, erschienen im Verlag Theater der Zeit und zu haben für 10 Euro. Am kommenden Mittwoch, dem 9. Januar, wäre Heiner Müller 90 Jahre alt geworden. Anlass für die internationale Heiner Müller Gesellschaft im Deutschen Theater Heiner Müller einen Abend zu widmen. Gezeigt wird das Stück Die Umsiedlerin und andere Texte werden auch aufgeführt, gelesen auf Sächsisch, unter anderem auch mit Corinna Harfuch. Thomas Irmer, ganz herzlichen Dank. Ich danke auch. Vielleicht darf ich das noch sagen. Das Prinzip von diesem Anekdotenbändchen ist, dass das eigentlich von Auflage zu Auflage erweitert werden soll. Ja, also es ist darauf angelegt, dass das Konvolut wächst. Also und Auftrag an die Leser auch? Auch als Auftrag an die Leser oder Leute sagen, ich habe da noch was Besonderes, Schönes an den Verlag schicken. Für die zweite Auflage werden wir das bereits berücksichtigen. Also schicken Sie Ihre Anekdoten, die Sie von Heiner Müller über Heiner Müller gehört haben oder mit ihm erlebt haben, an den Verlag Theater der Zeit. Danke, Thomas Irmer. Danke.